Spartanisch, aber geht auf jeden Fall besser. Ich höre dich, Pauline, ja. Auf jeden Fall. So, ich muss mir nur noch den Eingang MIDI. Hörst du mich? Ja. Ja klar, aber wir sind jetzt immer um diese eine Einheit von 16 Ticks versetzt. Ne? Hörst du mich, wenn ich rede? Du setzt immer 16 Ticks später ein. Ich kann jetzt dann eine Frage beantworten und jetzt, nachdem es einmal durch ist, hörst du meine Antwort erst. Es sei denn, wir wählen Voice Chat, dann ist es schneller. Ah, ja. Das ist mit dem Stock. Pauline, magst du mal spielen? Dann kann ich jetzt nämlich. Ja, genau. Sorry. Magst du mal das. Wir können ja im Voice Chat. Geh mal ganz kurz im Voice Chat. So. Ich bin schon drin im Voice Chat. Du magst, du kannst gerne mal. Spielen. Dann kann ich nämlich mein Klavier auf dein Stimmensystem. Na, leg mal los. Spiel du bitte mal ein Stück. ganze Zeit durchspielen, ja, das sehe ich auch gerade. Das heißt, dann mache ich jetzt den. Ja? Ja. Denk mir ein bisschen nach, ich kenne das ja. Also, Ninjam ist also zum Unterhalten total doof. Der ist Skype besser, aber wir haben natürlich hier die Chance, dass wir zusammenspielen. Deswegen war das ja wieder runter. Also, wenn ich jetzt die Begleitung spiele, versuch du einfach mal eine Melodie dazu zu spielen. Und wenn du was gefunden hast, von dem du denkst, dass es gut ist, einfach. Wir brauchen uns gar nicht aufzunehmen, weil es ist schon aufgenommen. Jeder von uns nimmt auf seiner Festplatte das mit auf, was wir gerade spielen. Da gibt es ein riesengroßes Verzeichnis von Ninjam. Kann man gleich mal auf deinem PC vielleicht suchen, wo das ist. Und dann kannst du das da alles rausziehen. Du kannst auch die ganze Ninjam-Session später in Reaper einladen und kannst sie dann da editieren. Und suchst da die besten Stellen raus. Das ist ganz gut eigentlich. Da hast du gleich so eine Gedächtnisstütze, wenn dir jetzt was hier einfällt. So, ich fange mal mit der Begleitung nicht an, wenn der Takt voll ist, und dann kannst du dich dazu gesellen. Ja. Bitte rechte Hand spielen. Soll ich dann einfach mit der rechten Hand gut. Wollen wir uns mal angucken, wo diese Sachen liegen bei dir in welchem Verzeichnis? Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir können ja, du kannst ja Ninjam erstmal links liegen lassen. Ja. Kann man jetzt Skype bei dir öffnen, ohne dass jetzt, also können wir in Skype jetzt direkt uns unterhalten oder geht es nicht? Nee, aber die Reihenfolge macht es auch manchmal. Versuch mal jetzt Skype zu öffnen. Wenn es jetzt zusammenbricht, dann machen wir gleich über Skype weiter. Also weil vorne wir haben ja schon eine Menge Material gesammelt. Speicher erstmal ab. Du kannst ja auch den Ninjam erstmal stoppen oder so und dann abspeichern. Genau, da bist du schon in Skype. Wir gucken mal, ob wir uns mit dem Skype unterhalten können. Ich bin mal gespannt. Also bei mir geht es auf jeden Fall wegen Soundkarte und so. Achso. Mach mal das Mikrofon auszumachen. So, das höre ich auf jeden Fall noch von Ninjam. Geht nicht, sagt er. Ja klar, weil es nicht funktioniert. Okay, dann machst du Folgendes. Dann mach mal speichern mal in die Beine. Also ja? Diese Session ist einfach da. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dann Reaper schließen. Und dann machen wir ein Skype weiter.